Per Verwaltungsanordnung hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar verfügt, dass Facebook Daten aus dem Bestand der Facebook gehörenden Firma WhatsApp, die die gleichnamige populäre Kommunikationsplattform betreibt, nicht in seinen Datenbestand integrieren darf. Dies betrifft sowohl die Daten des Nutzers selbst als auch Daten Dritter, die durch WhatsApp zum Beispiel aus dem Telefon ausgelesen wurden, beispielsweise Kontakte im Adressbuch. WhatsApp hatte in den vergangenen Wochen seine Nutzungsbedingungen geändert und darin den Nutzern die Zustimmung zur Datenweitergabe an Facebook abverlangt und das auch unabhängig davon, ob die WhatsApp-Nutzer Facebook nutzen. Dieser Schritt, der bei der Übernahme der Firma durch den Social-Network-Betreiber noch ausdrücklich ausgeschlossen wurde, ist auch bereits von den Verbraucherzentralen zivilrechtlich abgemahnt worden. Der nun vom hamburgischen Datenschutzbeauftragten beschrittene Weg ist hingegen Verwaltungsrecht. Facebook müsste daher für alle Nutzer aus Deutschland von WhatsApp weitergegebenen Daten löschen, wenn es der Anordnung Folge leistet. Während WhatsApp keine Vertretung in Deutschland hat, hat Facebook in Hamburg seine Deutschlandzentrale, weshalb der hamburgische Datenschutzbeauftragte Kaspar davon ausgeht, für die Firma zuständig zu sein. Facebook wiederum bestreitet die Zuständigkeit. In Hamburg würde keine Datenverarbeitung vorgenommen, diese würde ausschließlich von der irischen Europazentrale aus erfolgen und die irische Datenschutzaufsicht sei daher für Facebook zuständig. Man halte sich an EU-Recht, ließ die Firma heute erklären.